Hallo, ich grüße euch zur Ausgabe 118 von Freitag, dem 30. Dezember 2022. Jo, ich hoffe, ihr hattet eine schöne Weihnachtszeit und könnt jetzt einigermaßen ruhig, also in Ruhe sozusagen, ausschwimmen in diesem Jahr und ins neue Jahr hineinschwimmen. Soll ja laut Wetterbericht tatsächlich so werden, dass wir in das neue Jahr hineinschwimmen. Okay, das ist vielleicht auch gar nicht schlecht, so angesichts zu erwartenden Mega-Feuerwerks. Vielleicht ist das auch schon eine leichte Brandhemmnis hier und da, wenn es ordentlich regnet. Ja, nachdem ja letzte Woche ein Hauch von Backhaus-Cast durch diese FGG-Folge hier letzte wehte. Das war eine schöne Runde. Schade, dass wir nicht physisch uns treffen konnten. Aber immerhin war es ja möglich, sich zumindest technisch zu treffen. Und so ein bisschen miteinander zu erzählen und euch das weiterzureichen. Und für einen Moment hatte ich das Gefühl, als hörte ich ein Waffeleisen klappern. Und ich meine, ich hätte auch einen spitzen Feenhut am Haus vorbei huschen sehen, aber die beiden, die Losfee und das Wanderwaffeleisen, haben sich dann doch nicht dazu gesellt. Und so war Klaus und Gerard und ich dann doch alleine hier tätig. Ja, und jetzt bin ich jetzt heute hier wieder ganz allein am Sprechen. Und da es mir im Haus zu unruhig war, habe ich beschlossen, ich nehme euch noch mal auf einen kurzen Spaziergang mit. Hier wirklich eine kurze Runde. Und bin nicht sicher, ob das jetzt ein guter Tausch war. Naja, immerhin hören wir keinen Staubsauger durch das Haus huhen. Ja, es war auch für mich eine auf der einen Seite schöne Weihnachtszeit. Ich habe mich sehr gefreut, dass wir als Familie zusammengefunden haben am Heiligabend und auch später noch. Das ist schon schön, das so miteinander zu tun. Auch wenn mir völlig klar ist, dass das nicht der Dauerzustand bleiben wird. Irgendwann sind meine Kinder halt dann auch an Weihnachten mit anderen Menschen zusammen, was auch völlig in Ordnung ist, ne? Das soll ja auch so sein. Also, ich sag mal, ist ja alles im Rahmen der Normalität. Jetzt an Silvester ist das schon so, dass wir da einen Abtrünnling haben. Nein, das ist völlig okay. Ja? Also nicht falsch verstehen, alles gut. Das sind Dinge, die sich ändern und auch so ändern sollen. Genau. Aber da wollte ich gar nicht, ich wollte darauf hinaus, dass mir Weihnachten sehr, sehr gut getan hat, gut gefallen hat, schön war. Ich habe tatsächlich vermisst, in einen Gottesdienst zu gehen. Aber das ist, ich krieg das noch nicht hin. Das ist ganz verrückt. Hat natürlich mit auch damit zu tun, dass ich Sorge habe vor einer Infektion. Also in meinem Fall muss das ja gar nicht mal das große C sein. Da reicht ja auch das große G. Ne? Also sprich die Garippe, um genügend Schaden anzustellen. In meinem Chemo veränderten Körper. Und ja, also daher so das Zusammenkommen von beiden. Und dann sind wir gerade erst umgezogen. Und ja, es ist so, haben es leider nicht auf die Reihe gekriegt. Das ist echt komisch. Aber vielleicht fehlte auch da der unbedingte Wille. Das ist ja etwas, was ich auch, sag ich mal, ganz gut lebe. Wenn ich etwas unbedingt will, dann mache ich das auch. Es sei denn, es gibt tatsächlich physische Hinderungsgründe. Allerdings wären die gar nicht so präsent gewesen. Jo, nur um das mal gesagt zu haben. Was sich auch verändert hat an Weihnachten, war so ein bisschen das mit natürlich die Ernährungssituation. Das hängt an mir und auch an anderen maßdiätetischen Maßnahmen. Also das große Weihnachtsgans-Wettessen konnte da auch nicht stattfinden. Ich habe es mit einer homöopathischen Dosis Raclette versucht. Und dann am ersten Weihnachtsfeiertag, zumindest vormittags mal, dann noch bereut und mich etwas beleidigt ins Bett nochmal zurückgezogen am Vormittag. Aber das war dann auch ziemlich schnell wieder gut. Ja, keine Ahnung. Also, das ist echt ein Umstand, der sich ändern muss. Und das treibt mich auch ein bisschen um. Im Moment, muss ich ehrlich gestehen, habe es auch letztens schon in 2, 3 Telefonaten gesagt, dass ich da mich schwer tue mit vor einer Entscheidung oder gleich mehreren Entscheidungen mal wieder zu stehen. Wie mache ich jetzt weiter? Ja? Also dazu brauche ich mal erst Untersuchungsergebnisse. Die muss jetzt erst mal mir einer liefern. Also um mich selber kompetent zu machen. Ne? Und dann mit meinem Wissen, mit meiner Kompetenz, dann auf die Ärzte zuzugehen und denen Fragen zu stellen. Ja? Also konkret geht's dann ja darum, gibt es eine Möglichkeit, mir so zu helfen, dass diese Darmverschlüsse nicht jetzt immer wieder passieren? Beziehungsweise, dass ich mich auch mal wieder normal ernähren kann, ohne dass die passieren. Im Moment passiert ja nur deshalb nichts, weil ich mich wirklich ganz krass an eine Diät halte, die ich mir da durch Literatur, Recherche etc., also was tun bei Stenosen im Dünndarmbereich. Dazu gibt es wirklich gute Literatur. Also nicht irgendwelche Dr. Google, ich habe da mal einen Tipp, sondern wo sich also kompetente Leute tatsächlich Gedanken gemacht haben, was ist eine gute Möglichkeit und was ist völlig daneben. So. Und da halte ich mich halt dran. Aber das ist fern von jedem normalen Ernähren und Essen. Und mir fällt das dann immer auf, wo Essen in den sozialen Kontext rückt. Ja, also dann, ich sag mal ein Beispiel, der Klassiker. Ey, ich lade euch mal zum Essen ein. Ja? Kannst ja auch Süppchen essen. Ist echt irgendwie, das fällt mir so ganz gehörig auf die Nerven, dass das nicht geht. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, das muss man ja immer mitbedenken, da sind böse Zellen, die böse Dinge tun. Und die werden im Moment, wie der Onkologe so schön sagt, in Schach gehalten durch die Chemotherapie, durch die Palliative. Und wenn man das jetzt aufgibt für Zeitraum X, dann werden jetzt nämlich genau die Frage dann wieder, wie lang darf dieser Zeitraum X überhaupt werden, ohne das Therapieziel, nämlich dieses in Schach halten, zu gefährden. Also das ist eine ganz spannende Formulierung an der Stelle, ne? Mit dem in Schach halten. Ich denke da ja direkt ans Schachspiel und ich glaube auch, dass mit Recht das genauso gemeint ist. Ja, hier fahren Autos, ich kann es nicht ändern. Ist halt so. Dann habe ich einen schlechten Weg gewählt heute Morgen. Naja, sei es drum. Ja, also lange Vorrede jetzt da, um dann nochmal den Kreis zuzumachen, geht es mir halt mal erst drum, dass ich mich selber kompetent mache. Das heißt, ich muss wissen, wie gut klappt das mit dem Entschachhalten aktuell. Gibt es da eine Tendenz, die ich erkennen kann? Dann brauche ich ein Know-how, welches exakte Risiko besteht bei einer operativen Maßnahme, die zum Ziel hat, diese enge Passage aus dem Darm heraus zu befördern. Klammer auf, ob das überhaupt geht, das müssten die Chirurgen mir mal noch mitteilen. Ja, und dann muss ich unter Abwägung aller Risiken letzten Endes halt selber entscheiden, wie es da weitergeht. Ja? Sprich, versuche ich den Zustand so wie er ist jetzt aufrechtzuerhalten, solange es geht, oder wage ich es, mich auf eine Operation einzulassen unter Aussetzung der Chemotherapie etc. Ja, also wie gesagt, das ist schwierig zu entscheiden. Und einen Satz noch dazu und dann will ich euch da auch nicht länger mit belasten. Ich weiß gar nicht, ob ihr da überhaupt folgen oder zuhören könnt oder wenn ich jetzt schon sage, ach komm, ja, ich habe dich schon verstanden, hast ein Problem, aber genau höre ich nicht mehr hin. Kann ja sein, ist ja legitim. Genau, was ich nicht möchte, ist wieder mit einem künstlichen Darmausgang durch die Gegend hier zu leben. Weil da weiß ich jetzt auch nicht, ob das so dann die vorteilhaftere Lösung ist. Weil letzten Endes, auch wenn mich aktuell so ein Darmverschluss immer wieder bedroht, ist es ja doch so, dass ich unter gewissen Rahmenbedingungen da in Sachen Mobilität zum Beispiel, also so wie ich jetzt hier unterwegs bin zum Beispiel, keinerlei Einschränkungen habe. Ja, solange halt nichts Akutes passiert. Ja. Und lasse ich das dann operieren und das geht schief und alle gucken traurig und sagen, ja, mussten wir doch einen künstlichen Darmausgang anlegen. Dann habe ich den auf Lebenszeit und muss dann mein restliches Leben damit klarkommen. So, und das gilt es abzuwägen. So, und jetzt habe ich dann mal so alle Gedanken, die ich dazu habe, ausgesprochen. Und dann werde ich mir diese Folge selber nochmal anhören, die Tage. Und dann nochmal. Und dann versuchen die Ärzte dazu zu kriegen, mir mal Anhaltspunkte zu liefern. Und dann werde ich weitersehen. Ja. So viel dazu. Ja, nicht so einfach, dieses Leben hier. Ne? Ja, ja, was willst du machen? Im Moment genieße ich halt hier dieses Spaziergehen, was ich gerade tue. Bin froh, dass ich das wieder aufnehmen kann. Da war jetzt eine Zeit lang gar nicht so gut möglich. Und aber aktuell geht das wieder. Zudem ist ja mein Sohnemann, Kamerastudent, studiert gar nichts mit Kameras, aber egal, auch im Haus. Und dann, und die Anja, genau. Und dann ist das nochmal auch eine andere Motivation, zu sagen, komm, lass uns doch mal rausgehen. Ja, tue ich dann auch sehr gerne. Auch wenn ich jetzt aktuell hier allein durch die Gegend laufe. Das ist aber eigentlich nur aufnahmetechnisch bedingt. Genau. Ja, und da bin ich ganz froh, dass sowas nach wie vor klappt, ohne großartige Beschwerden, die ich dabei hätte oder. Mir geht gerade so durch meinen Kopf, wie sich so ein Spaziergang gestaltet mit so einem Beutel wieder am Bauch. Ich kenne das ja alles schon und habe das als sehr auch problembehaftet empfunden. Und je mehr ich darüber nachdenke, klar denke ich, dass das eigentlich nur eine Notlösung sein kann und nicht etwas, das ich beabsichtigt herbeiführe oder als Risiko in Kauf nehme. Also so würde ich jetzt mal heute am Freitag, den 30.12.2022 darüber denken. Bin mal ganz gespannt, was ich von mir höre in ein paar Wochen und Monaten, wie ich darüber denke, ob sich da mein Denken verändert hat oder wie auch immer. Ja, das ist so. So ist das. Ich weiß nicht, ob ihr solche Situationen selber kennt, wie ihr das jetzt hört. Also jetzt nicht eins zu eins, sondern halt ähnliche. Und wie ihr damit umgeht. Und welche Strategien ihr anwendet, um euch selber im Klaren zu werden, was ihr tatsächlich wollt. Was ihr euch wünscht, wie es denn sein soll. Und ja, ich erzähle das einfach hier jetzt in dieser Folge mal so von mir, wie das bei mir aktuell abläuft. Und sag mal auch ganz bewusst, letzten Endes liegt da auch vieles gar nicht in meiner Hand. Und letzten Endes glaube ich natürlich immer noch, obwohl ich jetzt schon so viele Jahre da einigermaßen gebeutelt bin, dass es da jemanden gibt, der über all dem wacht. Und der auch da meine Gedanken und die Gedanken der Ärzte und so weiter leitet und führt, dass es zu stimmigen Entscheidungen kommt. Und ja, also da habe ich auch in keiner Weise die Hoffnung aufgegeben, dass es durchaus auch in seiner Macht liegt, hier Dinge wieder richtig gut zu machen. Inwieweit er da die Hilfe von Medizinern, also ehemaligen Medizinstudenten, braucht oder nicht, das kann ich natürlich nicht sagen. Und das wird, sag ich mal, spannend, dass im Verlauf der nächsten Wochen, Monate oder Jahre vielleicht auch herauszufinden. Ne? Ja, habe ich jetzt aber schön viel und lang geredet. Das wird wieder eine längere Folge. Das kommt davon, wenn man mich hier mit dem Aufnahmegerät allein durch die Gegend spazieren gehen lässt. Mittlerweile habe ich so eine gute Strecke schon zurückgelegt und bin eigentlich auch schon wieder auf dem Rückweg zum neuen Backhaushaus und laufe gerade einen Hohlweg entlang, der ehemals dazu diente, vom benachbarten Ort Forst und der dort gelegenen Erzmine, Eisenerz, runter nach Weiershagen zu transportieren, um das dort weiter zu verarbeiten, zu Eisen logischerweise. Ne? Genau, und diesen Hohlweg laufe ich gerade entlang. Freue mich an dem noch trockenen Wetter. Eigentlich war für heute Nachmittag ein ganz ähnlicher Spaziergang vorgesehen mit lieben Freunden. Und ja, da müssen wir nur mal gucken, ob das tatsächlich in die Tat umzusetzen ist, weil ich sag mal, die Wetter-App sagt zumindest, dass genau zu dem Zeitraum, den wir uns da ausgedacht haben, Flüssigkeit vom Himmel fallen soll. Das ist in einem gewissen Rahmen eklig und dann muss das nicht sein. Aber wie gesagt, da müssen wir heute Nachmittag mal gucken. So ist das Leben. Muss die Dinge sich dann angucken, wenn sie dran sind und nicht schon vorher sich so arg viel Gedanken machen, weil letzten Endes kann man da auch mal erst nichts im Vorhinein dran ändern. Es kommt dann so, wie es kommt. Genau. Das ist so, wie heißt das, rheinisches oder kölsches Grundgesetz. Et gut, wird gut. Et hat noch immer jod gegangen. Genau. So, und da halt jetzt hier bergab geht und ich mich doch ein bisschen konzentrieren muss, wo ich lang laufe, damit ich mich nicht hier auf den Hosenboden setzen, verabschiede ich mich an dieser Stelle und sage, kommt gut ins neue Jahr und ja, bis denne, ne?